Ja. Das kann ich eigentlich in ganz kurzen Satz sagen. Wenn man Freiheit sagt und das zugibt, dass das nicht alles determiniert ist, hat man auch Moral gesagt. Also wenn ich diese Freiheit habe, dann muss ich mir auch überlegen, wie ich sie ausnutze. Also es ist nicht anders. Das eine Wort setzt das andere herum. Aber nicht in welcher Form. Ich kann jetzt nicht aus irgendeiner Art von Freiheit, irgendeiner Art von Moral oder wie man immer das ableiten wollte, versucht oder sonst wie. Ich komme da hier mit um das ganze Problem der Allgemeingültigkeit. Was ist mit dem und dem? Da komme ich ja alles nicht rum. Das kriege ich mit diesen Worten natürlich nicht automatisch geliefert. Aber was ich geliefert bekomme, wenn ich Freiheit sage, ist, ich muss auch eine Moral für mich akzeptieren. Also ein... Der Anfang. Aber das Resultat ist dasselbe. Nein. für mich ist die Freiheit des wahren Besitzers, die nur negativ bestimmt werden kann aus den Bedingungen des Marktes. Und die Freiheit, ich darf nicht, wenn ich die tatsächlich existierenden Gesetzmäßigkeiten des Kapitals nicht verfehlen will, darf ich nicht diese Freiheit zum Ausgangspunkt machen, sondern dann werde ich Existenzialist. Und komme nicht mehr zu diesen, kann auch nicht, ich komme dann nicht zu diesen Bestimmungen, den wahren Bestimmungen. Komme ich auch gar nicht hin, logisch dann. Ich habe es ja versucht beim Sartre mit dem Wert. So weit geht er. Und natürlich reden die auch über Ökonomie in ökonomistisch reduzierter Sinne. Oder wie Nietzsche. Aber es gibt halt, ich weiß nicht, natürlich gibt es auch Volkswirtschaftler, die sich Existenzialisten bezeichnen. Ich kenne halt keine. Ja, was ich ein bisschen vermisse, also ich möchte es nochmal ganz kurz für mich klar machen. Also du sagst, der Mensch, der schaltet auf alle Fälle die Reflexion ein zwischen sich und der Welt. Aber du hast es auch. Also diesen Moment der Reflexion ist notwendig, um überhaupt sich als Einzelnen zu vermitteln mit dem Allgemeinen. Selbst wo sozusagen das automatische Subjekt existiert, ist diese Reflexion notwendig, und zwar dafür, um die Dominanz des Allgemeinen im Einzelnen oder um das Einzelne herum, jeweils wo der Ort ist, um die irgendwie zu durchbrechen und sich frei zu verhalten. Also das ist doch so eine These von dir. Die teile ich mit den Existenzialisten. Ja, das Problem an deinem... Ich wollte ganz kurz fortführen, und zwar, dass sie eine kleine Schwäche an deiner Nietzsche-Interpretation insofern, als Nietzsche ja ziemlich akribisch und genau nachgewiesen hat, dass gerade in dem der Mensch reflektiert, sich sozusagen fast quasi automatisch eine ganz bestimmte Dominanz des Allgemeinen in sein Denken reinschleicht und es sozusagen unmöglich macht, sich selbst über die sprachliche oder in der sprachlichen Reflexion als singuläres Wesen zu erfahren. Und das hat er sehr als einziger eigentlich, hat er dieses Problem, wie in dem einzelnen Individuum sozusagen die Dominanz des Allgemeinen gebrochen werden kann in der Reflexion, hat Nietzsche eigentlich als einziger wirklich richtig konkret bis zur Grenze angedacht. Und darum wundert mich das, dass du, wenn du so eine Zielsetzung hast, über Nietzsche einfach so hinweggehst, als den, ja, der eigentlich darauf hinzielt, den Mensch zu verschmelzen zu lassen in einer übergeordneten Volksidentität oder sowas. Das habe ich bei Heidegger gesagt. Also, gut, aber es gibt bei dir so diese Linie Schopenhauer, Fichte, Nietzsche, Heidegger und so weiter, die im Grunde genommen diese wirkliche Erfahrung der Freiheit unmöglich machen in der Art und Weise, wie sie leben. Ich würde sagen, dass bei Nietzsche da sehr verschiedenartige Denkansätze existieren, die man nicht so ohne weiteres mit einem Bausch auskehren sollte. Also seine Überlegungen über die grammatikalische Struktur zum Beispiel sind schon sehr wichtig, damit man nicht unter Umständen, so wie das da diese Wiener mal gesagt haben, ich glaube Oswald Wiener war das vom Wiener Aktionskreis, in dem Moment, wo man spricht, unterwirft man sich schon der deformativen Macht des Staates. Also irgendwo ist da ja ein Problem, das tatsächlich existiert. Da ist aber mit den, ich will jetzt ja keine Nietzsche Vorlesung machen. Man kommt nicht drum herum, dass bei ihm der Wille zur Macht, selbst wenn das reflexiv gebrochen ist, halt die Verschmelzung mit diesem Willen als Wille zur Macht eben eine ganz gewisse Moral erzeugt, mit Notwendigkeit aus sich heraussetzt, die im Übermenschen enden muss. Und inwiefern jetzt kann man natürlich lange philologische Debatten halten, was für einen Stellenwert und. Aber für mich ist diese Logik, die Moral eben, es geht mir nicht darum, jetzt die christlichen Werte weiterhin zu verteidigen, aber die Art der Kritik am Humanismus, dieser Antihumanismus, die dann von Heidegger übernommen, der von Heidegger übernommen wird, den halte ich, und da halte ich, würde ich dran festhalten, als anti-aufklärerisch, gegen die Aufklärung gerichtet. Also ich will das jetzt nicht in so einer Frage von Nietzsche-Rezeption treiben, aber der Punkt ist schon, dass ich die Befürchtung habe, dass so eine Linearität von denen aufgemacht wird, also Nietzsche, Heidegger, Foucault. Und ich würde da gerne an dem Punkt nochmal einhaken, dass ich denke, eben auch mal zu gucken, ohne Authentizitätsgeschwafel hier aufzumachen, aber was ist zum Beispiel, was ist das Verhältnis von Autor und Werk beispielsweise in dem Falle. Also schaut man sich Nietzsche als leidenschaftlichen Menschen an, würde ich sagen, im Verhältnis dazu sind Heidegger und Foucault eiskalte Hunde. Und das ist einfach nicht so wegzudrücken. Das heißt also, worauf ich mich jetzt insbesondere berufe, ist eben die Frage, wie sehr man in die Falle tappt, genau Heidegger sozusagen dieses Monopol an Nietzsche zu bilden. Ja, das ist jetzt sozusagen nicht originär von mir, sondern es beruft sich ganz stark auf Christoph Türken mit dem tollen Menschen sozusagen, der genau an dem Punkt ansetzt und eben sozusagen diesen Widerspruch nochmal zwischen Nietzsche und Heidegger aufgemacht hat. Also wenn Nietzsche, der sagt, es um die Rettung der Menschheit ging, dann ging es Heidegger tatsächlich um die Rettung der Philosophie. Und es ist im Zweifelsfall ein Unterschied ums Ganze. Und ich denke, an dem Punkt muss man vorsichtig sein, dass man nicht tatsächlich eine künstliche Verlängerung dessen betreibt und sozusagen ungewollt Heidegger noch sozusagen zuarbeitet. Halte ich für gefährlich oder eine schwierige Gratwanderung. Das Problem ist, sozusagen, worauf wir uns ja mehr oder weniger hier mehr oder weniger berufen, ist eben sozusagen, woher, die Frage zu stellen, woher kommt das ontologische Bedürfnis? Also die Frage muss sozusagen eine Erkenntniskritik umfassen. Und unter dieser Fragestellung ist eben sozusagen das, was Adorno in der negativen Dialektik gesagt hat, immer wieder hochzuhalten, nämlich es gibt kein Sein ohne Seiendes. Das ist der springende Punkt, sozusagen, wo Erkenntniskritik anzusetzen hat und was anderen vorzuwerfen ist. Und da hätte ich gerne bewusst sozusagen, was du von dieser Begrifflichkeit des Nichts in dem Zusammenhang hältst. Ich glaube eben, dass die Konsequenz von der negativen Dialektik zu sagen, es gibt kein Sein ohne Sein, ist eben genau die ist, zu sagen, es gibt kein Nichts. Das heißt also, das Nichts, was als Nichts gefasst wird, ist kein Nichts mehr, sondern ein auf den Begriff gebrachtes Nichts und deshalb kein Nichts mehr. Das ist ein entscheidender Punkt und genau diesen diese Antinomie bzw. diese Geworfenheit, die Heidegger betont, die haben wir sozusagen die ganze Zeit hier anstinken müssen, weil es sozusagen etwas ist, was eine ganz besondere Faszination auch ausstrahlt. Also dagegen genau diese Geworfenheit in das Sein anzugehen, bedeutet genau klarzumachen, dass erkenntniskritisch begriffen es kein Nichts geben kann. Also wer nichts fasst, hat nichts auf den Begriff gebracht. Also da würde ich gerne gerade auch was Sartre betrifft, deine Meinung hören. Sartre hat über das Problem von Sein und Nichts, und da hat er sich auch drauf beschränkt, 1200 Seiten sind das, glaube ich, geschrieben. Und was er da unternommen hat, das ist also sogar auch etwas auch zu notieren, wenn man jetzt mal genauer drauf will, oder versucht. Heidegger, für mich ist dieses Sein und das Nichts, diese Auseinandersetzung, ein Versuch, sich von Heidegger zu distanzieren und die Heidegger, den Existenzialismus wieder mit Hegel in Verbindung zu bringen und etwas zu versöhnen. Dieses Problem da, ich glaube, da würde ich lieber bei Hegel weiter anfangen und Marx weitermachen, als da jetzt großartig über die innere Logik der Sache selber. Das ist ja eine Umstellung festzuhalten, bedeutet der Abstand von dem Nichts bei Hegel beispielsweise. Da kann man lange drüber reden. Aber jetzt diesen Nietzsche zu retten, ich weiß nicht, also ich schätze Christoph Türke, aber den Nietzsche, ich habe da das Gefühl, man will da, man soll der Rechten nicht die Nation überlassen, so soll man dem Heidegger den Nietzsche nicht überlassen und den für was retten. Ich sehe da keine Notwendigkeit, weil der schreibt gut, sehr gut. Seine Aphorismen sind bestes Deutsch, sind ganz vergnüglich. Man könnte da so ganz viele ich habe es mal versucht in so einem Seminar, ganz viele rausnehmen und man kann aus ihm dann einen Antideutschen machen. Aber ich sehe da keinen größeren Sinn. Jetzt ist gerade ein bisschen so abstrakt auf eine Art. Ich finde, es gibt für uns da jetzt auch wichtiger, das noch zu diskutieren beim Thema Moral. Du hast jetzt, finde ich, sehr gut ausgeführt, warum wir durchaus nicht darum herumkommen, auch moralisch zu sein. Müssen sie allein schon deswegen sein, logisch, weil auch jede Moralkritik sich auch auf allgemeine Werte beruft, dass man selber auch moralisch ist. So aus so einer Dialektik kommt man nicht raus. Trotzdem finde ich, ist das Problem in der Linken, so wie ich sie kenne, meistens, dass sie viel zu moralisch sind. Und mir geht es jetzt auch nicht darum, ich würde mich nicht damit zufrieden zu gehen, zu sagen, man muss dann Kompromiss finden. Die Linke muss irgendwie gewisse grundmoralische Werte aufrechterhalten, aber andererseits muss sie Moralkritik machen, sondern ich glaube, dass sie beides ein bisschen sehr radikal lernen müsste oder auch mal genauer zu reflektieren hätte. Und da kann man übrigens nebenbei zu der Diskussion, glaube ich, kann man da sehr viel lernen von Nietzsche, auch von Foucault. Könntest du dazu noch was sagen, also inwiefern ich da Moralkritik, also zum Beispiel, Max Mohr, an dem Beispiel, was du selber gesagt hast, du hast selber gezeigt, es ist eine moralische, also der ist der Grund quasi, der kein Antikapitalist ist. Insofern, als dass der Wert jedem Einzelnen seine Imperative aufzwingt, und das auch in einem Ausmaß, das für keinen Menschen, der Menschen bleiben möchte, in irgendeiner Form erträglich ist. Und es ist tatsächlich ein kategorischer Imperativ, dieses Ganze umzuwerfen. Aber das ist auch selber, das ist nicht nur eine moralische Haltung, sondern es ist auch notwendig, durchaus auch eine scharfe Moralkritik, nämlich an allen diejenigen, die implizit oder explizit uns ihre Moralvorstellung von Arbeit, von Staatlichkeit, von Mütterlichkeit oder was sie immer jetzt für neue Werte aufrichten, uns aufzwingen wollen. Also insofern bist du auch implizit, das hast du eigentlich auch schon radikale Moralkritik gemacht. Bis auf die Hommage da an Foucault und Heidegger bin ich komplett einverstanden. Ich kann deine Frage dann jetzt nur so verstehen, ob ich nicht irgendwie doch moralische Grundsätze entwickeln könnte, die man als positive jetzt hier der Linken vorsetzen könnte, als zu befolgende. Und das würde ich jetzt hier einfach ablehnen. Nein, ich wollte sagen, deine Moralkritik ist, was du als linke Moral, als kategorische Imperativ einer Linken eingeklagt hast, ist implizit oder explizit ist radikale Moralkritik. Jeder Staatskritiker, vor allem jeder Antideutsche, jeder Antisemitismuskritiker ist radikale Moralkritiker, weil er sagt irgendwie, in dieser Gesellschaft wird ständig abstrahiert in Form des Wertes, aber auch in Form der Staatsangehörigkeit, wird ständig abstrahiert von den egoistischen Impulsen der Einzelnen, die keinerlei Berücksichtigung finden. Also es gibt, der Einzelne ist allgemeines und Einzelnes werden auseinandergerissen mit konkreter und abstrakter Gewalt und psychologischer und physischer Gewalt auseinandergerissen, Körper und Geist werden auseinandergerissen. Und insofern fallen auch Egoismus und Moral, wäre jetzt mal so eine Grundthese, fallen da auch als zwei falsche Alternativen für Linke auch auseinander. Ja, ich bin einverstanden mit einer radikalen Moralkritik, bin ich. Also ich komme jetzt da nicht. Ich kann wie würdest du das Verhältnis, wie würdest du es im Verhältnis setzen, dass du eigentlich gerade Moral angeklagt hast, wie würdest du es im Verhältnis setzen zu antideutscher Moralkritik? Also ich habe es versucht, über den Begriff der Freiheit zu machen. Also wenn ich nicht Determinist bin und wenn ich den unter dem Kommunismus die freie Assoziation der Produzenten verstehe, also dass ich Freiheit da drin habe, kann ich mich nicht der Einsicht verweigern, auch so etwas wie eine Moral vertreten zu müssen. In dem Sinne, diese Freiheit kann nicht grenzenlos sein, das ist einfach logisch. Also und das negativ gewendet, das als das andere der Freiheit, muss ich so etwas wie eine Moral haben. Das zweite, das Problem ist dieser Moral, wie kann ich die objektiv festmachen? Gibt es irgendeine Vernunft, gibt es eine gesellschaftliche Größe, gibt es eine Instanz, die sagen kann, so musst du handeln, die und die Moral musst du haben, die ergibt sich aus dem und dem konkret. Und diesen allgemeinen Imperativ, den kann ich nur als kategorischen fassen. Da muss ich wieder auf Kant verweisen. Es gibt dieses nicht. Da bin ich auch wieder Existenzialist, gehe ich konform, sagen wir mal so. Das hat Sartre sehr gut gezeigt. Das kann man auch bei Nietzsche lesen und nachvollziehen, dass es diese Form einer allgemeingültigen, sich auf Vernunft berufenden Moral, eigentlich weiß man es ja schon seit Kant, die gibt es nicht. Dass man dann sagen kann, wie Habermas, ja, dann müssen wir uns auf eine einigen, würde ich auch ablehnen. Also diese Konsensgeschichte ist halt auch eine Frage, unterliegt auch der Kritik, will ich jetzt nicht alles nachvollziehen. Interaktion, gut, ich kann da nur in einer Hinsicht antworten, dass ich also sagen würde, Luhmann war ein Rechtshegelianer und insofern Nietzsche auch so in diese rechtshegelianische Ecke passt, antiaufklärerisch wäre so ein Hinweis, kann man auch so, wenn man diese Interaktionstheorien in systemtheoretischer Weise macht, kann man, aber Existenzialist geht glaube ich nicht. Also es geht also für mich, ich habe es jetzt erstmal rein willkürlich existenzialistisch gesagt, wer von dem individuellen Subjekt ausgeht, den behandle ich jetzt hier, den nenne ich jetzt hier Existenzialist. Und der, vor allen Dingen das zweite Wichtige ist, dass er die Vermittlung zwischen Allgemeinen und Besonderen in einer ganz bestimmten Art und Weise fasst, nämlich der Weise, dass er da die Vermittlung durchstreicht. Und die Interaktion ist ja zum Beispiel etwas, was er dann, oder Kommunikation ist ja etwas, das diese Vermittlungskategorie wieder einführt, aber natürlich, kann man auch wieder, ist ein anderes Problem finden für mich. Ich weiß nicht, wer von euch beiden zuerst. Du hast ja gerade gesagt, dass Moral nicht begründet werden kann. Das Thema auch anders für dich. Dabei begründen kann man alles, aber richtig. Aber nicht vernünftig begründet werden kann. Ich nehme an, dass du dich dabei auf Adorno's Satz beziehst, dass es kein vernünftiges Argument gegen Mord gebe. Zum Beispiel. Aber ich denke, dass es vielleicht vielmehr darauf ankommt, eine Gesellschaft zu schaffen, die ohne einen solchen Moral auskommt, weil sie kein Argument für den Mord kennt. Kein vernünftiges Argument für den Mord. Das gibt es aber. Hitler. Das heißt kein Motiv für den Mord. In der Gesellschaft ist es ja allgemein anerkannt, dass es ein vernünftiges, im Sinne der normalen Verständnisses von Vernunft, Argument für den Mord gibt. Das hat man eben nicht tief. Da ist es ganz eine Grundkategorie der Finalisten. Kein Argument. Das Problem liegt ja schon, um das kürzer zu machen, das Problem liegt ja schon in der Definition der Mordfrage selbst. Man müsste das ja irgendwie wieder in einer gewissen Art und Weise wieder so formulieren, dass also da, dann kommt man sofort ins Juristische und dann ja, geht es einfach weiter. Moral. Man führt dann einen staatstheoretischen, juristischen, rechtstheoretischen Diskurs, wie das heißt. Und ja, aber die Frage, um die es mir hier nur ging, ist eben die, oder die Behauptung, die ich übernehme von Adorno, oder von, ist die, dass eben ist eine allgemeingültige Moral auch eben in der Form, in einer positiv gesetzten Form, die eben sagt, es ist für alle vernünftig einsehbar, dass unter keinen Umständen ein anderer Mensch getötet werden darf. Das ist ein solcher Satz, dass ein solcher Satz nicht wirklich allgemeingültig ist. In der Form. Ja, ich meine, kann man darauf antworten? Mhm. Ich meine, es ist eher so, dass das ja schon an sich überhaupt eine absurde Fragestellung ist, dass man jedenfalls meinen könnte, dass es eine absurde Fragestellung ist, dass man eben jetzt begründen muss, warum man den anderen nicht töten sollte. Dass man sich überhaupt auch erstmal die Frage stellen sollte, warum man denn so sehr darauf brennt, den anderen zu töten, dass man sich jetzt irgendwelche Gründe dafür ausdenken muss, es gerade nicht zu tun. Ja, ich würde darauf einfach nur antworten, ich kann kaum einen Deutschen in den Jahren 33 bis 45 irgendwie freisprechen, deswegen, weil so wenig Leute sich überlegt haben, da so ein paar Leute, ja, das Widerstandsrecht, oder wie man das immer nennen will, auszuüben und den Hitler zu beseitigen. Ich würde darauf gerne nochmal zurückkommen, was du gesagt hast, weil wenn man jetzt von einer Situation ausgeht, Homo mundi lupus, bürgerliche Gesellschaft ohne Moral, in so einer virtuellen Form, die bürgerliche Gesellschaft ohne Moral, ist natürlich barbarische Konkurrenzgesellschaft. Und die bürgerlichen Ideologien, die auch allesamt ihre Morallehren haben, also ich spiele auch auf die Dialektik der Aufklärung an, darauf ist der Wort, wenn ich das richtig verstanden habe, da ist doch Moral an sich, das Begriff schon, nur eine Brücke, um die bürgerliche Gesellschaft nicht als das zu zeigen, was sie eigentlich ist, nämlich eine Konkurrenzgesellschaft ohne besondere weitere Bestimmungen. Und als so ein Mechanismus, der die Moral ist, der halt nicht zur Aufhebung drängt, sondern zur Zähmung, aber auf Ewigkeit dann anlegt, ist doch ein Moral als Begriff schon abzulehnen. Deshalb war mir auch nicht klar, was hier mit so einem moralischen Rest für Linke gemeint sein sollte, weil dieser Dichotomismus, diese Dichotomie, die man aufgemacht hat, zwischen Egoismus und Altruismus, das ist ja praktisch, was so die ewige Frage der Moral immer abgeben muss. Das macht ja praktisch nur einen Sinn innerhalb einer Konkurrenzsituation. Und da würde ich dann darauf zurückkommen, dass ich da vorne gesagt habe, in einer vernünftigen Gesellschaft müsste man sich tatsächlich nicht mehr moralische Fragen stellen. Wenn man nicht ganz sagt, dass Moral aus der Frage besteht, was soll ich tun, dann würde ich sagen, in einer vernünftigen Gesellschaft muss ich mir diese Frage nicht mehr stellen. Das frage ich mich, was will ich tun, und gehe davon aus, dass das sowieso keinem zum Nachteil gereicht. Das kann ich, diese Vorstellung kann ich nur irgendwie nachvollziehen, wenn ich irgendwie unter Vernunft ein kollektives Gemeinwesen, das also keine Trennungen der Individuen untereinander und muss ja nicht gegeneinander sein, aber wie das eine Individuum, das kann man auch bei Sartre nennen, wenn ein Individuum frei ist, steht es dem anderen immer gegenüber und die Analyse, die er dann bringt, inwiefern dieses, seine existenzielle Psychoanalyse, wie er das nennt, wie diese existenzielle Situation dann dazu führen muss, dass er den anderen, das andere in irgendeiner Weise für sich instrumentalisieren muss, das hat erstmal noch gar nichts mit Konkurrenzkapitalismus oder so zu tun, sondern einfach aus der Situation allein schon, muss als Problem, ist das Problem der Moral, das heißt, eines angemessenen Verhaltens dem anderen gegenüber damit gesetzt, dass ich Freiheit für einen für sich existierenden, sich seiner eigenen Leiblichkeit bedienenden oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, wenn ich die Freiheit auf dieses Individuum beziehe, dann gibt es ein anderes Individuum und dieses Verhältnis dieser beiden Individuen zueinander verlangt, das, was die miteinander eingehen, das hat einfach den Namen Moral. Ist nichts dran zu deuten. Nicht für Marx. Wie nennt er es? Ebers in Frühschriften. Eindeutig ist Moral ein Bestandteil des ideologischen Überfalls, samt der Familie. Marcuse hat vier Jahre angekündigt. Wie es bei Adorno steht, habe ich nicht mehr so recht in Erinnerung. Müssen wir nachschauen in seiner Vorlesung, Probleme der Moralphilosophie. Da scheint er das irgendwie und die Norm nicht auszubalancieren. Da kommt er als möglicherweise hier. Natürlich ist das ist die konkrete Moral, die wir jetzt jetzt haben, gehört die natürlich zur Konstitution des Subjekts, von der ja hier auch öfter schon die Rede war. Und insofern ist natürlich die Moral, über die wir uns hier unterhalten, also durchaus die Moral der Herrschenden, die wir verinnerlicht haben. Auch wenn es, da brauchen wir aber eben nicht, um das zu, das will ich also irgendwie auch hier nicht machen. Dann brauchen wir uns nicht über Moral oder so, sondern ein Sondergebiet aufzumachen, sondern da reicht es dann tatsächlich, sich die wahre Analyse vorzunehmen, um dann zu diesem Kritikbegriff zu kommen und so weiter und so fort. Aber die Moral, von der Moral selber kann ich, wie das jemand gestern sagte, es gibt so etwas wie diese Moral, wenn ich Freiheit setze. Ja. Also du hast halt eben diese Linie noch auf das zurückzukommen von Nietzsche bis Heidegger und Sartre. Und das da auch die Sartre-Schnitt. Und jetzt könnte man jetzt weiterspielen, zum Beispiel Emmanuel Levinas oder auch Derrida rein zu tun, die eigentlich auch mit einer aus dieser auch existenzialistisch-phänomenologischen Tradition kommen, aber auch ja Widersprüche dazu hereingebracht haben. Und gerade Levinas hat ja. Also das ist durch die Moral bezeichnet, die als Ethik bezeichnet und das eigentlich ja zur ethischen Ethnologie gemacht oder quasi in die Metaphysik gestellt. Und was ich fragen wollte, ist erstens eben, ist überhaupt fair, quasi Existenzialismus so eigentlich abzubrechen bei Sartre, oder müsste man nicht da hören, diese kritischen Auseinandersetzungen nicht da auch dazu? Und zwar eine Verständnisfrage, wo jetzt bei deiner Position oder wie das Verhältnis deiner Position eben zu einer Position, zum Beispiel bei Levinas, wo es so eine Ethik des anderen gibt, dass der andere im Zentrum steht, so zu diesem großen Zentrum steht, wo man dann ja auch sehr kritisch dazu stehen kann. Kann man die Kritik, die man hier an Levinas macht, war auch nicht die guten Sachen drin, wenn ich darf auf das, was du jetzt gesagt hast, in der Frage. Ich glaube nicht. Ethik ist für mich immer schon gleich die Verallgemeinerung einer ganz bestimmten Moral. Wenn ich da abstrahiere von dem Anfang, kann ich abstrahiere von dem, davon, dass, Waren, dass es Warenbesitzer sind, die sich dort miteinander austauschen und wo der eine und die andere eben, ich darf diesen Abstraktionsschritt nicht machen. Und wenn ich bin also bereit, Sartre recht zu geben oder zu stützen, wenn es gegen Foucault geht. Diese Auseinandersetzung, man muss das auch mal sehen, dass Foucault halt Foucault die Gegenbewegung gegen Sartre war, und zwar eine, ja, die Heidegger wieder eingeführt hat, diese Vermittlungslosigkeit, diesen Machtbegriff dort eingeführt hat. Und in dieser Auseinandersetzung wäre natürlich irgendwie Sartre wieder ein bisschen stärker zu machen, wenn man das jetzt mal so will. Aber ob dann gleich auch Levinas oder so dazugehört, würde mich erstmal, glaube ich, gar nicht interessieren, weil diese Ethik, insofern die Ethik oder die Morallehren von der Grundsituation abstrahieren, dass in dieser existenziellen Situation es Warenbesitzer sind, die dort beteiligt sind, verfehlen die das zentrale Moment, das eben für jede Moral auch irgendwo, sobald sie als positive hier formuliert wird, von zentraler Bedeutung sein müsste. Jetzt war aber... Ja. Also ich sehe in der Konsequenz nicht ganz den Unterschied zwischen Heidegger und Wieland. Ich sehe in der Konsequenz nicht ganz den Unterschied zwischen Heidegger und dem Referenten. Und zwar deshalb, weil was Heidegger gelingt, ist noch den dümmsten Teil immer das höhere Weihe aufzunehmen. Er schafft also wirklich einen Kreis von Eingeweihten. Und schafft man diesen Kreis von Eingeweihten nicht, wenn man, Zitat, Freiheit setzt, Moral hat. Also, Freiheit zu setzen, was bedeutet das? Also die Freiheit erscheint historisch. Wenn man sie jetzt trennt von ihren historischen Erscheinungen, wenn man sie behauptet, wenn man die Moral behauptet, hat behauptet ja nicht die Moral, was formuliert Kant im kategorischen Imperativ, er formuliert nicht ein bestimmtes Gesetz, sondern die Form eines allgemeinen Gesetzes. Kein einziges bestimmtes Gesetz, sondern der kategorische Imperativ ist nur die Form eines allgemeinen Gesetzes. Und er muss die Idee der Moral von der Faktizität so stark trennen, weil das sonst der intuitive Charakter gar nicht bewahren könnte. Aber wenn man jetzt herkommt und sagt, man hat Moral oder man hat sie nicht, dann denke ich an den Robert vom Heutzig. Heutziger hat keine Moral, denn er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche, sagt der Robert. Also insofern sehe ich, ist der Unterschied zwischen Heidegger und dir nicht ganz so groß. In der Konsequenz zu behaupten, man hat Moral oder man hat sie nicht, man setzt die Freiheit. Ja, aber was ist das für eine Freiheit? Das ist genau der Unterschied zwischen dem überzeitlichen Wesen und den Erscheinungen, um die es heute schon mal ging. Und der kann nicht bleiben. Obwohl es halt seine Seinsvergessenheit ist. Heidegger argumentiert ja ungefähr so, ob das Sein sich im Dasein lichte, das ist nicht Sache des Daseins. Dasein also nicht. Sondern es lichtet sich. Aber es lichtet sich denn da? Ja, das ist der Witz doch dabei. Jeder, der es liest, fühlt sich sozusagen schon gelichtet. Ich sehe da keinen so großen Unterschied. Ja? Nur ich könnte mich nicht in der Art gelichtet fühlen. Wenn man mir sagt, ich hätte Moral zu haben, ich habe nicht gesagt, du hättest eine Moral zu haben oder irgendeine Moral vorgegeben. Ich sage, in dem Augenblick, wo du Freiheit sagst, bist du gezwungen, in dieser Situation der Freiheit so etwas wie Bestimmungen zu haben oder zu übernehmen für dich, die den Namen haben, die ich Moral nenne. Oder du streichst die Freiheit. Eben, gut, von mir aus, aber sie ist die Kategorie, auf die ich nicht verzichten will. Denn wenn ich von der freien Assoziation der Produzenten rede, habe ich einen Begriff von dieser Freiheit, und wenn ich den durchstreiche, streiche ich alles durch. Dann würde ich Heidegger werden. Es ist immer das Problem mit der bürgerlichen Moral, habe ich ja schon Probleme, also das zu bestimmen. Also es gibt, natürlich wird die Freiheit, wird die Gleichheit, die Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, diese drei Ideale werden mit der bürgerlichen Gesellschaft in der Form gesetzt, in der sie hier als Ideale in den Verfassungsrang und so weiter gehoben werden. Und insofern sind die natürlich, ist jede Ausgestaltung dieser Begriffe oder natürlich ein historischer Prozess. Aber wenn ich kann aber eben halt auch diesen, wenn, ich kann, ja, natürlich ist das ein Dilemma, aber ich kann eben halt versuchen, zurückzuprojizieren aus dieser Subjektkonstitution, in die ich gestellt bin, versuche es mal ganz einfach, die Frage stellen, was unterscheidet den Menschen von einem Tier? Ohne, dass ich jetzt da gleich in die Falle gehe und eine Anthropologie oder eine Wesensbestimmung zu machen, weil ich ja damit nicht anfange, aber die Frage kann ich mir wenigstens mal stellen. Und dann komme ich auch zu dieser Reflexionsfähigkeit, zu dem Begriff der Freiheit, ohne dass ich jetzt dann gleich das zum Anfang nehmen müsste, um daraus jetzt eine allgemeine geschichtliche Entwicklung hin zum Kommunismus oder sonst was zu produzieren. Aber indirekt negativ kann ich diese Begriffe so erstmal stimmen, um meine aktuelle, jetzt existierende Reflexionsfähigkeit versuchen zu beschreiben. Ja, aber mag sein, ja, da gibt es also. Ja, das hängt ganz von dem ab, wie ich es ausführe. Und dann unterliegt es der Kritik und dann kommen wir sofort in die anderen Kategorien rein, in die wahren Kategorien, in die Kritik und so weiter. Ja, und da bin ich handelig. Aber trotzdem, das ist das Problem, was ich hier eigentlich behandeln wollte und was mich auch, und darüber hat noch gar keiner was gesagt, mich von Uli Enderwitz zentral unterscheidet. Eben ich will auf diesen Begriff der Freiheit nicht verzichten. Nein, das hat ja keiner gesagt, weil ohne die ich will zum Kommunismus über den es gleich geht, will ich zumindest die Aussage des kategorischen Imperativs hochhalten und die Beschreibung des Kommunismus als freie Assoziation der Produzenten für mich jetzt schon, trotz meiner bürgerlich-historischen Bestimmtheit als Moral setzen. Da kann man mich wieder Heidegger schimpfen, von mir aus. Aber die bürgerliche Gesellschaft, hoffe ich. Ich auch nicht, aber... Ich hoffe nur, dass diese Aufhebung nicht die Identität ist, über die auch schon die Rede war, die der Tod ist. Nein, davon reden. Diese Identität von Identität und Nicht-Identität, und das ist, ja gut, ich kann eben, wenn ich über Kommunismus überhaupt noch reden will, muss ich dieses Problem nicht akzeptieren. Kandidat ist ein Problem, was du jetzt ja auch mal so nicht akzeptieren. Sag mal so. Jetzt ist die hier. Hallo. Ich hab. Ja. Aber die Ehre, gut, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich kann die haben. Ich finde den Beitrag von Uli Endermitz von gestern logisch in sich konsequent, da er von Grundbestimmungen ausgeht, dieser Grundbestimmung, dass eben diese Gesellschaft durch und durch sich aus sich selbst, aus ihren Problemen, die sie mit dem Reichtum zum Beispiel gesetzt hat, reproduziert. Und diese Entwicklung, ja, historisch in jedem ihrer Momente bestimmt ist und wir jetzt in einer ganz bestimmten historischen Situation existieren, die eben keinen über bestimmte historische Zeiträume hinweg konstituierten Begriff von Freiheit und Verantwortung zulässt. Und das finde ich falsch. Weil dieser Name Deutschland zum Beispiel eine Situation schafft, in der der sich mit diesem Deutschland identifiziert, für das, was dort im Namen Deutschland verbrochen worden ist, verantwortlich ist, auch heute noch. Naja, es gab immer noch das andere Deutschland. Darauf würde ich mich nicht gerne berufen. Die Widerstände Ja, die gab es. Aber nicht im Namen Deutschlands würde ich nicht das vertreten. Jetzt ist aber Iris dran, oder? Ja, ich habe nur so ein ganz pragmatisches Problem, was mir auf der Seele liegt. Und zwar, wir sind alle sozusagen, stehen alle in diesem Zusammenhang der wahren Geschichte, also dieser abstrakten gesellschaftlichen Vermittlung drin. Und wir haben ja hier ist ja in der Vortragsreihe oft über den Ort, wo ist es? Es ist auf alle Fälle so, dass die beteiligten Subjekte stellen sich vor, dass dieser Zusammenhang, dieser Zwangszusammenhang, dieser Verbindung, dass der außerhalb ist. Aber im Grunde existiert er nur in den Subjekten drin. Das bedeutet jetzt, wenn die Subjekte eigentlich raus aus diesem Zusammenhang raus wollen, das heißt diesen Zusammenhang nicht hier, müssen sie in gewisser Weise doch für sich im Grunde genommen, also es sei denn, der Kapitalismus bricht von selbst zusammen an seinen objektiven Widersprüchen, müssten sie doch sozusagen für sich eine Entscheidung treffen, ihr Handeln so zu verändern, dass sie nicht mehr dazu beitragen, diesen abstrakten Zwangszusammenhang zu reproduzieren. Weil letzten Endes muss man ja doch den Werten, die Abstraktion auf das subjektive Handeln zurückführen. Irgendwo ist das Geld doch insofern subjektiv-objektiv. Also es von den Subjekten selbst wird dieses Verhältnis getragen und erzeugt und reproduziert, aber sie denken, es sei außerhalb von in der Gesellschaft, also in der Objektivität. Und jetzt sehe ich ein ganz großes Problem mit deiner Auseinanderreißung von dieser existenziellen Entscheidung oder Freiheit des einzelnen Subjekts und dieser Vermittlung mit der Gesellschaft insofern, weil ja am Ende, wenn das einzelne Subjekt nicht wiederum sich irgendeinem kollektiven Prozess unterwerfen will und für sich die Entscheidung trifft, sich aus diesem universalen, abstrakten Zusammenhang zu befreien, dann muss es eine unvermittelte, freie Aktion starten. Anders ist es nicht denkbar. Sonst lebt der Kapitalismus entweder ewig weiter oder er bricht an sich selbst zusammen, oder man wartet auf eine Gleichzeitigkeit von einer, Nietzsche würde sagen, großen Herde, wo man sich geborgen fühlt und gemeinsam ausbrechen kann. Aktion, ja. Aktion kann also auch, Theorie kann Aktion sein, ich meine damit nicht einen blinden... Da fangen wir auch gleich wieder an, das Problem zu... bearbeiten. Ich würde jetzt nicht Aktion sagen, so weit würde ich erstmal nicht gehen. Revolution, das ist gleich das Thema. Ich würde trotzdem sagen, ja, ich behalte mir einfach vor, dass jeder, und da gebe ich dir völlig recht, jeder für diese Eigengesetzlichkeit des automatisch in sich selbst reproduzierenden Prozesses des Kapital ist, dass jeder, der in den Laden geht, und dort weiterhin mit Geld bezahlt, dafür mit seine Verantwortung trägt. Und das, darüber soll er sich mal Gedanken machen. Aufmerksam machen auf seine Redeweise. Ich halte daran fest, ich kann es nicht anders denken. Großer subjektiver Emphase gesprochen. Auf die Frage hin, was es denn ist, diese Freiheit, die du denkst und was du dir nicht nehmen lässt, ja, zu tun, dass du das führt man jetzt mal besser nicht aus. Tatsächlich in den Äußerungen, die dann weiter folgen, wird das ja sehr wohl ausgeführt. Also ich versuche jetzt mal das zu konstruieren. Du widersprichst einem Determinismus, der in meinen Augen keiner ist, denn es geht tatsächlich nicht um Naturgesetze eines Kapitalismus, sondern um ein anders geartetes. Da wird kein Determinismus raus, da gibt es jeweils Brüche und Spielräume, da wird egal wie man es anstellt, es wird kein Determinismus draus. Und ich verstehe auch den Enderwitz in der Tat nicht so, dass er einem Determinismus das Wort redet. Ja, das ist ein Popanz, der aufgebaut wird. So, man hat also einen gewissen Freiheitsspielraum, von dem ich allerdings tatsächlich glaube, ja, dass man den nicht zur Grundlage von Theorie machen soll. Darauf dann die große Theorie aufbauen, das ist einfach Unsinn. Das wird völlig existenzialistisch. Mehr nicht. Ja, du fängst genauso an wie die Existenzialisten. Du machst dann einen Vorspann. Ja, vielleicht aus dem schlechten Gewissen heraus mal Marxist gewesen zu sein. Aber dass das irgendwie abgeleitet wird, das sieht man ja sowieso überhaupt nicht. Aber Abweitung ist sozusagen auch schon ein disqualifizierter Begriff. Und jetzt ist plötzlich dieses, also das, worüber wir uns vermutlich einig sind, dass die Verhältnisse ihre Brüche haben, dass es Freiheitsspielräume gibt, etc., was man in deinen Augen zum Fundament machen muss, gemeint oder nicht, das projizierst du dann in die freie Assoziation hinein und sagst, wenn wir da mal sind, dann musst du auch noch die Moral dazu machen. Jetzt wird das Ganze so aufgebläht, also es wird sozusagen zur großen Zukunft gemacht, zum Ziel, zu allem. Ja, sodass plötzlich man nicht mehr sagen kann, aber nein, das wollen wir doch gar nicht. Ja, ich denke, man kann da nicht drüber reden in dem Sinne. Ja, man kann das nicht zur Grundlage seiner Reflexion gegenwärtiger Verhältnisse machen, weil, wenn man das tut, man diese Verhältnisse völlig verkennt. Also im üblen Sinne eigentlich Ideologie, Produktion treibt. Ja, von Freiheit zu reden, von Verantwortung, von Verantwortlichkeit. Diese Frage von dir, ja, die fand ich nämlich ganz richtig. Wenn man von Freiheit in einer freien Assoziation spricht, dann muss man nicht mehr von Moral reden, sondern dann fragt man sich, wie soll denn in dieser freien Assoziation das Motiv des Mordens aufkommen können. Das ist dann mindestens genauso eine interessante Frage. Ja. Da gehst du dann wieder zurück im Nationalsozialismus, habe jeder etc. Also da wird es dann wieder zurück. Da ist man freier Assoziation und von der dort herrschen sollende Freiheit, die dann auch nicht überhaupt nehmen darf und das wird mit ihr auch Moral gesetzt sein, um all das auch wieder zurück zu projizieren, ja, auf diesem Verhältnis. Und ja, also so what, ja, was wird das sehen? Ja, frage ich mich wirklich. Und jetzt diese moralische Wende plötzlich, wann hat sie stattgefunden? Darf ich jetzt mal kurz was fragen? Ja. Was hast du für Probleme mit dieser Gesellschaft? Aber das mal, ich würde mich jetzt interessieren, weil ich komme jetzt, würde jetzt nicht den Schluss daraus ziehen können, dass es überhaupt welche ist. Ja, weil also, die privatisieren sich ja automatisch. Ja, weil offenbar du siehst den Schluss nicht, ja, weil es ja offenbar nötig ist, irgendwelche Bekenntnisse abzulegen. Also ich frage mich auch, woher dieser Bekenntnischarakter? Ja? Ich setze die Frage, ich halte daran fest, daraus entsteht die Moral, etc. Das ist schon ein Imperativ. Also all das, was gut und teuer ist, wird hier unter Waffen. Vorzeichen, also Warenkritik, Vorzeichen wieder reproduziert. Ja, warum? Kein Problem. Ja. Also kein durch die Wand durch Bekenntnisse ablegen. Es geht sozusagen um die Frage der Leidensfähigkeit der Leidenschaft. Also das würde ich gerne mal schon. Ja, rede ich jetzt nicht leidenschaftlich, verdammt nochmal. Ja. Also, ich versuche zu antworten. Ich habe einfach nicht, das ist eine Unterstellung, ich habe nicht die Freiheit zum Ausgangspunkt gemacht. Ich habe die Freiheit bestimmt als die Größe, die ich negativ aus dem, was hier existiert, bestimmen muss, wenn ich überhaupt irgendwie etwas, jetzt ist es, das ist ein Bekenntnis, wenn ich einen Kritikbegriff, das habe ich jetzt vorgestern versucht zu erklären, wenn ich einen Kritikbegriff formulieren will, wenn ich, du sagst jetzt irgendwie, ja gut, was hast du eigentlich gegen diese Gesellschaft, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich würde nur sagen, ich brauche diese Negation. Die Negation ist nicht ein Prozess der Geschichte selber. Die Geschichte selber hat in sich keinerlei Sinn und da gibt es auch keine Brüche. Da gibt es auch keine Prozesse, Widersprüche, aus denen heraus sich Gesellschaft irgendwie entwickelt, egal wie, ob als deterministisch oder hegelsch, form-, inhaltmäßig. Nein, es gibt nur die Reflexion, die eben, damit sie Reflexion überhaupt ist, die Negation in diese Verhältnisse als Denkbestimmungen hineintragen muss. Und wenn ich sage, Kommunismus ist die Negation der kapitalistischen Gesellschaft, würdest du mir gleich Bekenntniszwang unterlegen. Und genau das, dann würde ich mir auch einfach sagen, gut, mache ich. Mach ich. Bin ich wieder ich, dieser große Heidegger, der Übermensch, der da. Ich kann auch nur sagen, ich. Wenn ich sage, der Reichtum ist in sich, die Idee ist ja wunderbar. Der Reichtum ist in sich eine widersprüchliche Kategorie, denn sobald ich diesen Gegenstand erzeugt habe, steht er zur Verteilung an und es kommt zu einem gewaltigen Problem für die, die diesen Reichtum erzeugt haben. Und aus dieser in sich stimmigen, dem Begriff, aus sich auf die Sachen selbst einlassenden Begriff kann ich die gesamte Weltgeschichte konstruieren. Ich sage jetzt nicht, dass Julian der Winz das tut, das macht er sehr gut, in meinen Augen. Aber er hat eben dort die Konsequenz, wir eben immer nur in diesen historischen Prozess selbst mit einbezogen sind. Und dort eben es dieses Moment des Herausschlagens aus diesem Prozess, dieser Prozess der Setzung, der Entscheidung, da bleibe ich einfach wieder bei dieser komischen Formulierung von mir, da halte ich einfach dran fest, und jetzt kann man mir wieder Heidegger oder Dezisionismus oder sonst was stellen, ich sage einfach, diese Negation ist eine bewusste Negation, die ich aus einem Kritikbegriff schlagen muss, der ein gewisses Maß an negativer Transzendenz in sich tragen muss und auf den ich einfach wirklich nicht verzichten kann, wenn es darum geht, eine Gesellschaft zu schaffen, die eben nicht mehr kapitalistisch ist. Und diesen Bekenntnis lege ich einfach hier ganz offiziell ab. Ist das die letzte Wortmeldung? Ja, gut, dann bist du die Letzte. Also wenn ich das richtig verstanden habe, versuchst du damit sozusagen die Begründung einer Revolutionstheorie? Nein. Keine Theorie, ich stelle ja keine Theorie. Ich mache dieses nicht zum Anfang, auch nochmal gegen Iris. Ich mache das nicht zum Anfang. Zum Anfang mache ich die Situation der kapitalistischen Gesellschaft, ich fange mit der Ware an. Und das ist kein, da kommt dann noch was. Wenn ich von der Ware rede, rede ich von einer Denkbestimmung, die auf den Markt getragen werden muss von einem Warenbesitzer. Und dieser Warenbesitzer muss bestimmte Ideale vertreten und braucht sie im Staat. Und das sind historische Bestimmungen der bürgerlichen Gesellschaft und so weiter, bin ich mir klar. Aber wenn ich mir diesen, ich darf doch, das kann mir doch keiner verbieten, mir diesen Begriff der Freiheit mal genauer anzugucken. Und kommt dann über diese zum Existenzialismus und sagt, ja, was ist denn da eigentlich, ist dann irgendwie ein rationaler Kern. Die machen ja nicht einfach nur Blödsinn, sondern die reflektieren tatsächlich auf eine gegebene Wirklichkeit. Hat der Heidegger, hat der Nietzsche auch gemacht. Der Wille zur Macht ist, natürlich kann man das sofort auch mit dem Kapital kurz schließen, worauf er da reflektiert. Tut er. Und das, die Kritik daran, kann ich doch durchaus machen. Und dann kann ich mal sagen, was sage ich zu diesem Begriff der Freiheit? Ist diese Freiheit immer für mich, muss diese Freiheit auch nochmal ein Bekenntnis an ein einzelnes Individuum gebunden bleiben und darf nicht in ein Kollektiv aufgeben? Moral, ja, darf nicht dieses, unterliegt der Kritik, wenn jemand hier Verallgemeinerungen anbietet zur gefälligen Identifikation, übe ich Kritik aus einem Kritikbegriff heraus, der sich einer bestimmten transzendentalen Tradition verpflichtet fühlt, weil es einfach nicht anders geht. So, jetzt, dann machst du jetzt den letzten Punkt. Ich wollte nur mal eine Frage stellen, weil du hast vorher schon gesagt, hast du das Subjekt bestimmt als vollständig vom Kapitalverhältnis konstituiert. Und heute hast du wiederum gesagt, dass konstitutiv für das Subjekt ein Moment von Freiheit ist. Du hast diese Freiheit dann ja aber auch gleichzeitig im Vortrag bestimmt als die Freiheit der Warenbesitzer, nämlich das ganze Freiheit. Und dann frage ich mich wirklich, wie kriegst du dann diesen anderen Freiheitsbegriff, auf den du jetzt immer rekurrierst, wo kriegst du den her? Also bei den Sätzen, dann noch einfach völlig willkürlich. Bin frei. Ja. Aber dann fällst du doch wirklich auseinander in Determinismus auf der einen Seite und dann doch Freiheit auf der anderen. Ja. Diesen Widerspruch gibt es. Es gibt die Verantwortlichkeit des Bürgers dafür, was er tut. Die Verantwortlichkeit gebe ich ihm. In dem, was er tut, reproduziert er als das automatische Subjekt. Das automatische Subjekt, das hat man am Freitag auch, ist der Widerspruch in sich selber. Und dieser Widerspruch, den kann ich auch am Beispiel von Freiheit und Determination durchbuchstabieren. Und ich weigere mich, wieder Bekenntnis, diesen Widerspruch einfach einzuebnen, einzuglätten in eine wie auch immer sich verstehende Theorie, die mir angibt, wie diese geschichtlichen Prozesse verlaufen, ohne dass dort dieser Mensch vorkommt, um den dieses Subjekt vorkommt, dieses bürgerliche Subjekt vorkommt, das bürgerliche Subjekt der Aufklärung, und das ist ja auch die Auseinandersetzung, die ich vorher mit dem Uli geführt habe, dieses Berufen, was er dann, die Identifikation nicht direkt, aber das, dass man auf einmal diese amerikanische Zivilisation so hochhält, darum geht es ja dann wohl auch im Kern, dass man sich irgendwo doch noch, in welcher Form auch immer, und da, auch da würde ich sagen, klar, das tue ich, in irgendeiner Form geht es immer darum, da irgendetwas aus dieser bürgerlichen Aufklärung doch noch rüber zu retten, so negativ bestimmt es immer ist. Und dieses Moment der Aufklärung, eben so etwas denken zu können, wie das, was ich Freiheit nenne, das wieder Erkenntnis, diese Freiheit haben wir, das ist da ein Ergebnis von Sartre und von dieser existenzialistischen Situation. Diese Freiheit kann ich nicht leugnen. Ich darf sie nur nicht zum Ausgangspunkt machen, wenn ich nicht in Teufels Küche kommen will, sondern ich kann diese Freiheit nur negativ bestimmen und negativ beziehen auf diesen historischen Prozess der Aufklärung und als das dieser Aufklärung, was weiterhin Geltung haben muss, damit der Mensch Mensch bleibt. Ich würde gerne jetzt aufhören.